weg. Die Mauer muss weg. Reiß sie nieder, die Mauer muss weg. Gebt dem deutschen Volk die Freiheit zurück. Die Mauer, die Mauer, die Mauer, die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Reiß sie nieder, die Mauer muss weg. Gebt dem deutschen Volk die Freiheit zurück. Die Mauer, die Mauer, die Mauer, die Mauer muss weg. Einheit für das deutsche Volk. Freiheit für das deutsche Volk. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Volk vereint sich neu, ist die Mauer ist weg, die Mauer ist weg. Ist die Mauer ist weg, die Mauer ist weg. Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg, die Mauer muss weg, die Mauer muss weg.